Ja, ich werde reden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Erwartungen von mir heute am frühen Abend einen finanzwissenschaftlichen Fachvortrag über öffentliche Finanzen, über Schuldenquoten, über atmende Haushalte, über den Konjunkturverlauf, aber auch über die Fiskalpolitik, geschweige die Steuerpolitik. Ich will zunächst mal dem Finanzwissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig zum 20-jährigen Jubiläum sehr herzlich gratulieren. Ich glaube, man darf Ihnen das Kompliment machen, dass Sie in all diesen Jahren einen exzellenten Namen erworben haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie diesen Erfolgsweg bei der Fortsetzung. Mir geht es aus dem heutigen Anlass darum, einige eher grundsätzliche Bemerkungen zur Bedeutung der öffentlichen Finanzen im politischen Raum zu machen. Wir sagen, welchen Einfluss haben Finanzen auf das Handeln von Politik, vielleicht sehr viel genauer auf die Spielräume politischen Handelns. Was hat sich zum Beispiel verändert in der Rückbetrachtung der letzten Jahre und mit welchen Herausforderungen werden wir es mittelfristig zu tun haben? Die Politik ist dabei in einem Dilemma, das die Wissenschaften nicht kennen. Die Politik ist in der öffentlichen Debatte, auch im Dialog mit Wählern und Wählern, in der Schwierigkeit, dass man sich sehr schnell darauf einigen kann, dass die Steuern gesenkt werden sollen, die Staatsverschuldung getilgt werden soll, aber die Investitionen sollen hochgehen. Oder anders ausgedrückt, wir haben es mit dem zu tun, was sehr viel früher schon vor Jahrzehnten beschrieben worden ist, im Englischen mit einer Revolution of Rising Expectations zu tun, an die öffentliche Leistungsfähigkeit. Aber die Bereitschaft, die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen und über Steuern und Abgaben, korrespondiert damit nicht. Und damit haben wir insbesondere in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, wo dies kompatibler ist, erhebliche Probleme. Ein Beispiel zu geben. In Schweden ist traditionellerweise die Erwartung an die staatliche Leistungsbereitstellung in Bezug auf die Kommunen mit einem sehr hoch. Aber damit korrespondiert logischerweise auch die Bereitschaft der schwedischen Staatsbürger, entsprechende Steuern zu bezahlen. Das passt. Die USA sind das Gegenstück. Aufgrund ihrer ganzen Tradition und der mentalen Herausbildung ist die Erwartung der amerikanischen Staatsbürger an eine staatliche Leistungsbereitstellung sehr gering. Und damit auch ihre Bereitschaft, entsprechende Steuern zur Verfügung zu stellen. Das passt auch. In Deutschland haben wir es mit dem etwas schwierigen Fall zu tun, dass die Erwartungshaltung über die staatliche Leistungsbereitstellung extrem hoch ist und die Bereitstellung dafür Steuern zu zahlen damit nicht passt. Und wir haben es nach wie vor mit einer sehr großen Erwartung an die staatliche Leistungsbereitstellung zu tun, vielleicht nicht so sehr wie in sehr etatistisch verfassten europäischen anderen Nachbarstaaten, befreundeten Staaten, aber man ist als Politiker jedenfalls sehr viel häufiger in der Debatte ausgesetzt, dass alles noch mehr gemacht werden müsste. Und damit meine ich nicht nur konsumtiver Art, damit es dann zu Missverständnissen kommt, sondern auch mit Blick auf Investitionen. Diesen Hinweis auf die Investitionen nehme ich zum Anlass, um mit Abwesenheit von Herrn Rürup und deshalb sehr unfair, ihm und der Wiederauflage seines Buches ein Argument entgegenzuhalten. Er versucht ja sehr deutlich zu machen, dass Deutschland eine glänzende Verfassung ist, was ich auf der kurzen Strecke gar nicht auch in Abrede stelle. Nur, nie war historisch gesehen die private und öffentliche Investitionsquote so niedrig wie heute. Und das kostet Zukunft. Und das ist irgendwo auch, ohne dass ich jetzt in einen längeren Exkurs darauf zurückkommen will, Gegenstand durchaus von Positionen im Bundeswahlkampf gewesen. Öffentliche Investitionen, die privaten Investitionen bieten keine ausreichende Gewähr dafür, dass Deutschland die Position in der Champions League hält, die wir im Augenblick in Europa haben. Die eigentliche Herausforderung. Wir kommen an einigen Fakten nicht herum. Die deutsche Staatsverschuldung beträgt aktuell 2,1 Billionen Euro. Der Schuldenstand beträgt im Verhältnis zu unserer jährlichen Wirtschaftsleistung knapp über 81%. 2000 lag es bei ungefähr 60%, das wäre exakt das Maastricht-Kriterium gewesen, aber vor 20 Jahren waren es ungefähr noch 40%. Einige Wissenschaftler, und zwar völlig zu Recht, die weisen nun darauf hin, dass wir es nicht nur mit einer expliziten Staatsschuld zu tun haben, sondern sie legen den Finger insbesondere auch Bert Rürup in anderen Zusammenhängen, den Finger auf die implizite Staatsverschuldung. Die definieren deshalb eine Nachhaltigkeitslücke. Ich würde sagen, die Nachhaltigkeitslücke umfasst damit auch den Saldo aller zukünftigen Leistungen und Beiträge, aller zukünftigen Leistungen und Beiträge, die bei geltendem Recht von allen heute lebenden und allen zukünftigen Generationen noch empfangen bzw. gezahlt werden müssen. Etwas konkreter und nicht so abgehoben sind das zum Beispiel die Pensionsansprüche, die es im öffentlichen Dienst gibt. vor den Hintergrund der enormen Einstellungswelle, die es in den 70er Jahren gegeben hat, und damit der Tatsache, dass viele von denen jetzt und in den nächsten Jahren in die Pension hineingehen, wird diese Pensionslast und damit dieser Teil der impliziten Staatsverschuldung immer deutlicher auf uns zukommen. Mit anderen Worten zeigt die Nachhaltigkeitslücke, ökonomisch ausgesprochen, wie groß die Rücklagebildung sein müsste, die aber öffentlich nicht gemacht worden ist, anders als in den Unternehmen der Privatwirtschaft. Wenn man dies versucht auszuweisen und zu messen, kommt einige Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass diese implizite Staatsverschuldung, die nicht ausgewiesene Staatsverschuldung, über 200% beträgt. Fast 230%. Im Bundeshaushalt 2013 sind 33 Milliarden für Tilgung und Zinsen ausgegeben worden. Das sind über 10%. Und die deutschen Kommunen sind inzwischen verschuldet mit 130 Milliarden Euro. Und sie haben einen Investitionsstau von 140 Milliarden Euro. Kommunale Investitionsstau beträgt 140 Milliarden Euro. Das sind all die Leistungen in der kommunalen Infrastruktur, in der kommunalen Daseinsvorsorge, die Sie als Bürgerinnen und Bürger in Ihrem unmittelbaren nachbarschaftlichen Feld nachfragen. Und die Lebensqualität der Kommunen, in denen Sie leben, ist maßgeblich davon abhängig, dass diese Kommunen eigentlich in den Stand versetzt werden, diesen Investitionsstau aufzulösen. Das deutsche Staatsvermögen betrug 1999 noch etwa 20% des Bruttoinlandsproduktes. 1999. Und wir haben im Jahr 2000 20% des Bruttoinlandsprodukts war das deutsche Staatsvermögen. 2011 halten sich fest, ist es gesunken auf 0,5%. Wir leben von der Substanz. Und gemessen an dieser öffentlichen Vermögensentwicklung ist die private Vermögensentwicklung ganz anders. Das heißt, der alte Satz, ohne dass ich jetzt in krude Verteilungskonflikte eintrete, zwischen öffentlicher Armut und privatem Reichtum ist durchaus ein Thema, das nicht nur in der Politik zu debattieren ist, sondern vielleicht auch Eingang finden sollte in finanzwissenschaftlichen Seminaren. Denn diese private Vermögensentwicklung hat sich rasant mit einer zunehmenden Drift in der Einkommens- und Vermögensverteilung. Und nicht nur amerikanische Autoren, Stieglitz, der glaube ich als erstes darüber geschrieben hat, der über die Gefahr der Ungleichheit dieser Verteilung gesprochen hat, sondern in Deutschland erstaunlicherweise nicht ein Ökonom, sondern ein Historiker, der das letzte Buch dazu geschrieben hat, mit Hans-Ulrich Wehler, der sich allerdings in der deutschen Sozialgeschichte sehr gut auskennt. Ich könnte weitere Befunde hinzufügen mit Blick auf die in der Tat verfallene Infrastruktur in Deutschland. Das erste Mal schon eine Rolle spielt, den enormen Finanzierungsbedarf für die Bandbreite der Bildung bis hin zur akademischen Bildung, bis hin zur beruflichen Bildung auch. Wir haben es deshalb, ich glaube, mit erheblichen Herausforderungen zu tun. Diese Zahlen machen klar, dass sich das öffentliche Gemeinwesen in Deutschland, ich will nicht sagen, in einer Krise befindet, aber jedenfalls erheblichen Herausforderungen ausgesetzt ist. Und ich will auf einen Aspekt aufmerksam machen, der dabei sehr häufig unterschätzt wird, nämlich einen zunehmenden Konflikt zwischen den Generationen. Das muss Sie alle, die hier als Studentin oder Studenten sitzen, erheblich interessieren. Es ist jedenfalls in der Wirtschaftsgeschichte keine neue Erkenntnis, dass auf eine Finanzkrise oder auf eine Bankenkrise, eine Finanz- und Wirtschaftskrise, die wir ab 2007 eskalierend ab 2008 erlebt haben, wir auch in eine ganze Fiskalkrise von Nationalstaaten, von souveränen Staaten kommen. Deshalb halte ich daran fest, wir haben es in der Entwicklung seit 2007 mit unterschiedlichen Aggregatzuständen zu tun. Der erste Aggregatzustand ist eine klassische Bankenkrise gewesen. Der zweite Aggregatzustand ist eine entsprechende Wachstums- und Konjunkturkrise gewesen. Es ist erstaunlich, wie mindestens Deutschland abgewettert hat, einen Konjunktur- und Wachstumseinbruch im Jahre 2009 von 5,5%. Wenn ich Ihnen die Quizfrage nach Günter Jauch stelle, fand dann bisher mindestens in der westdeutschen Entwicklung, also in der westdeutschen Konjunkturstatistik, der größte Konjunktur- und Wachstumseinbruch gewesen ist, dann war das Jahr 1973 im Zuge der ersten Ölpreiskrise mit lapidaren minus 0,7%. War der schwerste Wirtschaftseinbruch, den jedenfalls die alte Bundesrepublik erlebt hat. Dann haben Sie eine Vorstellung, was 2009 mit minus 5,1% eigentlich los war, wie wir erstaunlicherweise damit fertig geworden sind. Das war der zweite Aggregatzustand. Der dritte Aggregatzustand ist eine Fiskalkrise. weil natürlich antizyklisch und in Stabilisierung der Banken öffentliche Hände finanziert. Sowohl zur Stabilisierung des Bankensystems, wie auch, wenn Sie sich erinnern, an die enormen Konjunkturprogramme, die es in dieser Dimension bisher in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben hat. Einige versuchen nun diese Bankenkrise allerdings in einer Umkehrung von Ursache und Wirkung auch dahin umzukehren, dass am Anfang die Verschuldungskrise gestanden hat. Darüber kann man lange streiten, über Hemm und Ei. Mindestens bezogen auf den vierten Aggregatzustand kann man auch darüber streiten. Der vierte Aggregatzustand ist die Refinanzierungsproblematik ganzer souveräner Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und der hält es heute an. Deshalb halte ich dann fest, früheren Aussagen, wir haben es nicht mit einer Krise des Euro zu tun. Die geldpolitische Funktion und die Stabilität des Euro und vor allen Dingen der Wert des Euro, das steht überhaupt nicht in Frage. Die inflationäre Entwertung des Euro seit seiner Einführung ist geringer gewesen als die inflationäre Entwertung der D-Mark in den letzten 10 Jahren. Sein Außenwert gemessen am Dollar ist völlig stabil, überhaupt nicht schwankend, irgendwo manchmal zwischen 1,30 und 1,35. Die wenigsten haben in Erinnerung, dass es Phasen gegeben hat vor Ausbruch dieser Krise, wo es bei 0,85 oder 0,99 ist. Das heißt, wir haben es nicht mit einer Krise des Euro zu tun, wir haben es mit einer Krise zu tun der Refinanzierungsmöglichkeiten von souveränen Mitgliedstaaten in Europa, die sich auf dem Kapitalmarkt, auf dem internationalen Kapitalmarkt nicht mehr refinanzieren können oder nur zu Bedingungen, die so extrem sind, dass sie eine schlimme Dominanz haben. Also wenn die Prinzip für 5-jährige Staatsanleihen 6, 7, 8, 9 oder 2-stellige Rendite bezahlen müssen. Historisch geht eine wachsende Staatsverschuldung mit einem schwächeren Wirtschaftswachstum sehr häufig einher. Ich glaube, dass dieser Sachverhalt richtig ist. Unabhängig von dem Streit, den es gegeben hat, mit Blick auf die Befunde der beiden Ökonomiekollegen von Herrn Lenk und von anderen Professoren, nämlich Kenneth Rogoff und Carmen Warner. Die wissen, dass die über sehr viele statistische Recherchen versucht haben, eine Art 90%-Grenze festzulegen. 90% Staatsverschuldung bedeutet automatisch, dass die Möglichkeiten, Wachstum zu generieren, davon massiv beeinflusst werden. Das ist in Zweifel gezogen worden, ihre Methodik. Aber unabhängig davon glaube ich, dass jedenfalls die materielle Aussage durchaus weiter aufrechtzuerhalten ist, dass es einen empirischen Zusammenhang gibt zwischen wachsender Staatsverschuldung und einem sinkenden Wirtschaftswachstum. Das scheint mir auch gar nicht so banal zu sein. Bei wachsender Staatsverschuldung steigt automatisch der Anteil der Zinszahlungen, also ökonomisch gesprochen die sogenannte Zinssteuerquote, Anteil der Zinsen an den Steuereinnahmen oder die Zinslastquote, wir sagen der Anteil der Zinsen an den staatlichen Ausgaben. Das ist auch im Fall der Bundesrepublik Deutschland festzustellen. Das heißt, diese Zinszahlungen fressen uns auf. Mit welchem Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass die investiven Spielräume dabei zusammengedrückt werden, aber diese investiven Spielräume bestimmen die Zukunft unseres Landes. Von daher halte ich diesen Zusammenhang unbenommen der Kritik, die es an Burghoff und Carmen Weiner gegeben hat, nach wie vor für richtig. Die Haushaltsplanung verkommt in dieser Entwicklung, die tatsächlich fortgetrieben wird, zu einem mehr oder weniger reinen Schuldendienst und bietet eben keine gestalterischen Spielräume mehr, bezogen auf die Investition in die Zukunft eines Landes, in diesem Fall unseres Landes. Dieser Befund ist weit mehr als finanzwissenschaftliche Arithmetik, sondern vielmehr eine sehr ernstzunehmende Herausforderung. Für die Ausrichtung der öffentlichen Finanzen in Deutschland bedeutet dies vor allem, dass diese zukünftig, wie ich glaube, sehr viel stärker im Einklang mit der Gerechtigkeit auch zwischen den Generationen stattfinden muss. Das habe ich schon angedeutet. Was will ich damit sagen? In einer älterwerdenden Gesellschaft, wo meiner Alterskohorte, der über 60-Jährige, eines Tages, wenn schon nicht heute, sehr viel zahlreicher ist als die Alterskohorte der unter 30-Jährigen, kommen wir in einen großen Interessenkonflikt zwischen Gegenwartsinteressen und Zukunftsinteressen. Die Generation der über 60-Jährigen, meiner Alterskohorte, die ist massiv an Gegenwartsinteressen interessiert und daher bereit, auch in der Gegenwart zur Befriedigung ihrer Gelüste und Absichten zu verschulden. Dies korrigiert mit den Interessen der Alterskohorte unter 30. Die sind interessiert an Zukunftsinteressen. Was passiert aber jetzt in einer demografischen Entwicklung, zum Beispiel die entsprechenden parlamentarischen Gremien, zunehmend von meiner Alterskohorte bestimmt sind? und damit entsprechende Beschlüsse fassen gegen die Zukunftsinteressen der Altersvorrate der unter 30-Jährigen. Dies ist eine Auseinandersetzung bezogen auf die Finanz der Politik eines Landes, die im Wahlraum bisher unterbelichtet ist. Im Kern geht es darum, dass eine verantwortungsbewusste Finanzpolitik immer versucht, einen Interessenausgleich herzustellen. Ein Interessenausgleich insbesondere zwischen den Ansprüchen in der Gegenwart und den Folgekosten der Zukunft, die andere Generationen zu tragen haben, als die Generation, die sich vom Geld verschuldet. Der erste Interessenausgleich. Der zweite Interessenausgleich ist automatisch herbeizuführen zwischen der Leistungsbereitschaft der Steuerzahler auf der einen Seite und den Erwartungen an die staatliche Leistungsbereitstellung auf der anderen Seite. Das habe ich versucht, in dem Beispiel von Schweden, USA und Deutschland deutlich zu machen. Der dritte Interessenausgleich ist in meinen Augen herbeizuführen, im Verhältnis zwischen dem investiven und dem konsumtiven Auslag der öffentlichen Gebietskörperschaften. Nun wissen wir alle, dass Politiker am ehesten wiedergewählt werden, wenn sie die Interessen heutiger Generationen berücksichtigen. Also im Zweifelsfall meine Generation. Oder sagen wir mal die ab 40, die ab 45. Und deshalb meint kein anderer als Richard von Weizsäcker, dies setze einen sehr problematischen Anreiz für eine Politik, die der, ich zitiere ihn, der Verherrlichung der Gegenwart und der Vernachlässigung der Zukunft folgt. Das ist ein sehr grundsätzliches Problem, das, wie ich glaube, auch die Dimension hat, die adressiert werden sollte dann an eine große Koalition. Diesem Druck muss verantwortungsvolle und vertrauensbildende Finanzpolitik widerstehen. Sie muss sich diesem Druck entgegenstellen, weil es nicht nur ökonomisch vernünftig ist, sondern auch sozial gerecht. Es geht um eine solide Finanzierung auch des Sozialstaates, ausreichende Investitionen in die wirtschaftsnahe Infrastruktur. Und wir stellen den Verlust von Substanz in der Infrastruktur fest. Und es geht um eine Besteuerung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, der Steuersubjekte, der Leistungsfähigkeit. Darüber kann man lange streiten, ob die bei der augenblicklichen Gestaltung der direkten Steuern in Deutschland gegeben ist. Ich mache aus meiner Bewertung kein Hehl. Ich glaube, nein. Vor dem Hintergrund der von mir schon apostrophierten Entwicklung in der Einkommens- und der Vermögensverteilung. Bei all diesen Schwierigkeiten, die ich im Telegrammspiel versuchte auszulisten, gibt es natürlich durchaus auch eine gute Nachricht. Der seit dem Entschluss, übrigens in den Zeiten der letzten Großen Koalition, eine Schuldenbremse im Grundgesetz einzuführen, hat sich der politische Diskurs in Deutschland durchaus verändert. Ich weiß, dass es Zweifel gibt an dieser Gestaltung einer Schuldenbremse. Die Ausweichmöglichkeiten sind dabei gegeben, kommen gleich noch zurück. Aber alle, die sich jetzt an den Status quo antreten, und den Hinweis auf die Vermeidung eines sogenannten gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichts, jedenfalls die Politik sehr leichtfüßig sich auf die Apfelsinenkiste eines Marktplatzes oder ans Podium stellen konnte und sagt, ich gehe über die verfassungsrechtliche Normierung hinaus in der Staatsverschuldung, die lautete, du darfst nicht immer in der Höhe der von dir getätigten Investitionen verschulden. Und man sagte dann, nein, das mache ich aber jetzt nicht, weil ich ein gesamtwirtschaftliches Ungleichgewicht abzuwehren habe und schwuppdiwupp war die tatsächliche Verschuldung sehr viel höher als diese Verfassungsnorm in den Länderverfassungen und in der Bundesverfassung und der Grundgesetze vorgegeben wird. Demgegenüber ist diese Schuldenbremse ein enormer Gewinn. Und es hat sich seitdem diese Debatte auch verändert. Die Frage der Finanzierung war früher eher Nebensache und auch in der Freiwilligkeit oder sagen wir in der mangelnden Konfliktbereitschaft der Politik, Verteilungskonflikte aufzulösen, gegebenenfalls auch gegen jemanden zu entscheiden und stattdessen in die zusätzliche Verschuldung nachzugehen, ist dies nicht mehr in diesem Ausmaß und dieser Geschwindigkeit möglich. Heute gibt es eine politische Diskussion über die Ausgaben oder über Steuersenkungen, die automatisch mit diskutiert wird, wenn wir über finanzwirtschaftliche oder finanzwirtschaftliche Situation Deutschlands reden. Mit der Schuldenbremse sind wir damit, wie ich glaube, durchaus in einen qualitativen Sprung geraten, in einen, ich will nicht sagen, ein neues Zeitalter der Finanzpolitik, aber immerhin. Denn Bund und Länder sind jetzt nach Artikel 109 des Grundgesetzes verpflichtet, ihre Haushalte, ich zitiere, grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Das ist ein Fortschritt. Und wenn Sie natürlich fragen, was heißt grundsätzlich? Dass die Öffnung ist, dass die Tür wieder durch die Politik alle durchflutscht. Also für den Bund heißt es, dass ab 2016 die strukturellen Staatsverschuldung, die Strukturen. Das heißt, eine Verschuldung, die nicht durch den Konjunkturverlauf beeinflusst ist, nur noch 0,35% der jährlichen Wirtschaftsleistung sein darf. Bis 2016 haben wir eine gewisse Übergangsphase, aber ab 2016 darf sich der Bund nur noch 0,35% der jährlichen Wirtschaftsleistung verschulden. Und das grundsätzlich bezieht sich darauf, dass es natürlich Ausnahmen geben muss, man muss atmen können, auch vor dem Hintergrund gegebenenfalls außerordentlicher Notsituationen oder auch von Naturkatastrophen, wie wir es mit dem Hochwasser innerhalb eines Jahrzehnts mehrfach ja als Jahrhundert Hochwasser erlebt haben. Solchen Fällen kann eine Mehrheit im Bundestag, eine Mehrheit die Schuldenbremse aussetzen. Allerdings, und das ist hinzuzufügen, verbunden mit einem Tilgungsplan und der Verpflichtung, die sogenannten, nennen Sie sie mal, Notkredite in einem angemessenen Zeitraum nachweislich auch zurückzuführen. Da werden Sie fragen, was ist, wenn die Grenze nicht eingehalten wird? Wenn die Grenze nicht eingehalten wird, also Abweichung es gibt über die 0,35% der strukturellen Staatsverschuldung hinaus pro Jahr, dann wird dies auf einem Kontrollkonto zu buchen sein und bleibt die Neuverschuldung unterhalb der 0,35%-Grenze ergibt sich durchaus eine Entlastung dieses Kontos im Zeitablauf. Überschreitet die Neuverschuldung der 0,35%, ergibt sich eine Belastung dieses Kontrollkontos und damit automatisch die Verpflichtung, für einen Ausgleich zu sorgen. Ich glaube, deshalb ist die Einführung dieser Schuldenbremse ein erheblicher Fortschritt. Es kam vorhin, glaube ich, von Ihnen der richtige Hinweis, darüber ist mit einer, über eine Tilgung der Staatsverschuldung über die 2,1 Billionen keineswegs entschieden worden. Richtig. Und ich wäre auch sehr vorsichtig einzusteigen in irgendeine Perspektive, wie wir von den 2,1 Billionen wieder runterkommen. Der erste Schritt muss jedenfalls sein, die Neuverschuldung auf Null zu halten und dabei Wirtschaftswachstum zu generieren, sodass darüber der Anteil der Zinsen an den öffentlichen Ausgaben systematisch sinkt. Das ist so wie in Ihrem Privatleben auch. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Jahreseinkommen von 20.000 Euro, von 40.000 Euro oder von 100.000 Euro. Und Sie haben eine Kredit aufgenommen von 10.000 Euro. Und jetzt im Fall Ihres 20.000er Jahreseinkommens haben Sie eine Schuldenquote von 50%, bei 40.000 haben Sie eine von 25% und wenn Sie ein Jahreseinkommen von 100.000 haben, haben Sie eine Schuldenquote von 10%. Und zahlen da auch die entsprechenden Zinsen und Tilgung. Wenn Sie aber keine zusätzlichen Kredite über diese 10.000 Euro aufnehmen, aber Ihr Jahreseinkommen von 20.000 auf 30.000 steigern, von 40.000 auf 50.000 und von 100.000 auf 150.000, dann ist es ziemlich offensichtlich, dass die Zinsen, die Tilgung, den Anteil an Ihrem Jahreseinkommen, also an Ihrem Bruttoinlandsprodukt, gesamtwirtschaftlich gesehen, deutlich sinken und damit Ihre haushaltspolitischen Spielräume deutlich steigen. Also für Zukunftsinvestitionen. Dies muss das vordringliche Ziel der Finanzminister in Deutschland sein. Ob wir darüber hinaus dann in einer Art Tilgungsplan, insbesondere mit Blick auf die Situation der Kommunen und auch einiger Länder, die strukturell aus eigenen Anstrengungen in der Lage sind, in der jetzigen Situation herauszukommen, das gilt weniger für ostdeutsche Länder, das gilt für Bremen, das gilt für Schleswig-Holstein, das gilt für das Saarland, das ist eine zweite nachgeschaltete Frage. Die öffentlichen Finanzen müssen auf die Zukunft ausgerichtet werden, das heißt weniger Schuld oder sogar Schuldenrückführung, bleibe dort vage, weil ich im Augenblick nicht so vermessen sein will, schon in eine Art Tilgungsplan einzusteigen, der dann Investitionen in die Zukunft des Landes benötigt. Und es wird das Versprechen geben müssen, die Interessen der Generation sehr viel stärker zu berücksichtigen, in dem, was ich vorhin beschrieben habe, zwischen Gegenwartsinteressen und Zukunftsinteressen. Wie kann es gelingen? Welche Stellschrauben haben wir? Die erste Stellschraube sind Steuern. Über nichts wird mehr gestritten als über Steuern. Will ich dem Wahlkampf nicht nachfolgend auf eine Debatte hinterher fügen, das ist auch nicht das Richtige in einem Realitätssaal. Aber ich glaube, wir haben uns schon mit der Frage zu beschäftigen, nicht nur wie hoch Steuern sind, sondern auch welche Lenkungseffekte Steuern haben. Damit Sie das näher verstehen, was ich meine, ist, wir haben im Augenblick eine Abgeltungssteuer auf Kapitalerkünfte, 25%. Womit also Kapitalanlagen sehr viel günstiger besteuert werden als der Produktionsfaktor Arbeit und Realkapitalinvestitionen. Das heißt, dass auf Dauer in der Lenkung knappen Kapitals, wenn teilweise hochspekulative Finanzanlagen deutlich günstiger gestaltet werden mit 25% als jemand, der Geld in die Hand nimmt und zum Beispiel in Maschinen investiert oder in arbeitsplatzschaffende Realkapitalinvestitionen. Denn in früheren Zeiten musste man seine Kapitalankünfte zum Beispiel mit seinem individuellen Einkommenssteuersatz besteuern. Und der war bei denjenigen, die in dieser Dimension Kapitalanlagen tätigen können, eher bei, sagen wir mal, durchschnittlich 33-38%, aber nicht bei 25%. Das werden Sie in einem Wahlkampf nie so differenziert darstellen können, wie das möglich ist im Rahmen einer solchen Veranstaltung. Aber sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, auch mit Blick auf das Steuersystem, als früher des Schweißes der Edlen wird. Eine zweite Stellschraube ist der Abbau von Subventionen. Aber solange viele den Abbau von Subventionen automatisch als Steuererhöhung diskreditieren, wird diese Operation sehr schwer. Es hat einen erfolgreichen Versuch gegeben und ich scheue mich in meiner Eitelkeit gar nicht darauf hinzuweisen, ist er gelangt. Es ist seinerzeit die Verbindung eines nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten mit einem CDU-Ministerpräsidenten in Hessen gewesen, die berühmte Koch-Scharnhorst. Ich glaube, man wird eine ähnliche Operation wieder vollziehen müssen und sich dabei auch sehr stark konzentrieren können auf solche Subventionen direkter Art oder steuerlicher Art, die auch ökologische Fehlanreize bieten. Und davon haben wir nicht. Eine der schwierigsten Operationen dürfte sein, das augenblickliche System der indirekten Steuern, nämlich das Mehrwertsteuerregime, darauf zu durchforsten, zu reformieren, dass dort Vernünftiges und Unvernünftiges ist. Dies ist zweimal gescheitert. Bereits. Es ist das erste Mal gescheitert in einer Verabredung, die es ursprünglich gegeben hat, 2005, im Zuge des Koalitionsvertrages der damaligen Großen Koalition. Und es ist gescheitert und von meinem Nachfolger im Bundesfinanzministerium im Laufe der letzten, jetzt abgelaufenen Legislaturperiode ebenfalls gescheitert im Rahmen einer schwarz-gelben Koalition. Aber die Inkompatibilität, die Widersprüchlichkeit im Regime der reduzierten Mehrwertsteuersätze sind wahrscheinlich Ihnen genauso bewusst wie mir auch. Auch dort kommt man sehr schnell an Veto-Positionen und an Aufgeregtheit. Wenn man in diese Debatte weiter einsteigt, kann man sich als Politiker sehr schnell den Mund verbrennen. Die dritte Möglichkeit ist die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, davon haben wir schon geredet. Mein Eindruck ist, dass sie darüber jedenfalls für den Bund eher Belastungen geben als Entlastungen. Die Erwartungshaltung der Kommunen und der Länder an die Leistungsfähigkeit des Bundes, insbesondere von dem Hintergrund auch der Schwierigkeiten vieler Kommunen, Nordrhein-Westfalen sind inzwischen 75% der Kommunen den sogenannten Haushaltssicherungsquotienten und den Schwierigkeiten vieler Länder, ist jedenfalls explizit auch in den letzten Wochen und Monaten immer schon in die Interesse des Bundes vorgetragen worden. Und zwar völlig losgelöst von den parteipolitischen Hintergrund. Überhaupt keine Rolle. Die größte Befürchtung von jemandem, der die zukünftige Bundesregierung führt, wie Frau Merkel, wird sein, dass sich die Ministerpräsidenten der Länder jenseits ihrer Farbenlehre im Bundesrat so verbünden, dass der Bund zum Idealpartner einer Ausbildung wird. 16-0 Beschlüsse des Bundesrates. Umgekehrt ist die Erwartung der Länder und der Kommunen berechtigt, dass der Bund behilflich ist, die Schwierigkeiten auf diesen Ebenen des gesamtstaatlichen Aufbaus mit zu berücksichtigen. Dazu ist der Bund in der Vergangenheit, zum Beispiel an dem Land, schon mal bereit gewesen und es wird nicht ausreichend sein. Ich glaube, dass der Bund deshalb, unabhängig von dieser Risiko, das ich beschrieben habe, massiv behilflich sein muss, die kommunale Finanzlage zu verbessern. Nicht nur darum. Die vierte Möglichkeit in mancherlei Beziehung ist durchaus die stärkere Mobilisierung privaten Kapitals. Ich war an dem Standort draußen mit Herrn Lenk, mit Herrn Rührup, wo es um ÖPP ging. Das will ich jetzt in extenso nicht wieder mobilisieren, aber ich glaube, dass wir uns in Deutschland mit Blick auf zwei Aspekte sehr viel stärker beschäftigen müssen, ob die staatliche Finanz- und Steuerpolitik nicht mehr Anreize geben muss zur Mobilisierung privaten Kapitals. Mit zwei Stichworten aufgreifen, das ist uns schon gefallen. Wir haben es im Augenblick damit zu tun, dass im ländlichen Raum das Internet so langsam ist, dass darüber Standortentscheidungen inzwischen revidiert werden. Nicht nur in Sachsen-Anhalt, wo ich zwei Monate vorher gelebt habe, sondern auch in der Eifel oder auch in Bayern ist es inzwischen so, dass wir im ländlichen Raum für mittelständische Unternehmen teilweise eine Geschwindigkeit des Internets haben von höchstens 6 Megabits oder 7 Megabits pro Sekunde. Das heißt, ein so langsames Internet, dass diese Unternehmen, wie übrigens auch viele Privatpersonen, zu dem Ergebnis kommen, in dieser Diaspora der digitalen Nutzungsmöglichkeiten ihre Standorte zu verändern. Was dann der Entleerung von Räumen, der demografischen Wanderungsbewegung noch mehr vorschlägt. Warum ist das so? Es ist deshalb so, weil private Investoren, die dafür in Frage kommen, Telekom und andere, nicht interessiert sind, dort zu investieren oder nur investieren, wenn die entsprechende Kommune oder eine Gebietskörperschaft, die Länder, da mal einen gewissen Teil betroffen. So, deshalb ist der Vorschlag nicht ganz von der Hand zu weisen, ob man darüber nicht eine Art Breitbandfonds regional organisiert, in Gang setzt, wo private Anleger, auch Kleinanleger, bereit sind, Geld zu investieren für den Ausbau oder für die Summe, die zusätzlich erforderlich ist, um ein schnelles Versorgung zu haben, mit dem Ergebnis, dass sie dabei 2% über dem gerade derzeitigen Sparzins bekommen, 5 Jahre angelegt und nach 5 Jahren ihr Geld zurückbekommen aufgrund der Einnahmen, die wir über die Auktionierung der entsprechenden Lizenz erzielen. Das ist ein Vorschlag, von dem ich glaube, dass er der Mitfinanzierung des Ausbaus eines schnellen Internets flächendeckend in Deutschland behilflich sein könnte. Es wäre eine klassische Mobilisierung privaten Kapitals mit einer gewissen Anreizwirkung, die öffentlich gegeben wird. Im Übrigen will ich nur darauf hinweisen, dass zwar vor Jahren, ich glaube 2011, schon mal eine große Breitbandausbaustrategie auf Bundesebene vertreten und verkündet worden ist, aber wir in weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland, in den von mir gerade genannten 6 Megabits pro Sekunde, langsamer sind als Rumänien. Das ist kein Witz. Das ist nicht die Muppet-Show, die ich hier gerade mache. Sondern wir sind langsamer in diesem Teil Deutschlands als der Ausbau in Rumänien. Der zweite Punkt, wo ich glaube, dass wir dringend über eine Rahmensetzung bei einer Anreizwirkung auf der Finanzpolitik vorankommen müssen, ist das, was man bezeichnen kann mit Risiko oder Venture Capital und der Unterstützung von Startups. Wir sind nicht gut genug daran, in Deutschland von Existenzgründungen notwendige Kapital zuzuführen, dass dabei auch andere Stellschrauben zu berücksichtigen sind, insbesondere auch mit Blick auf das Verhalten von Finanzämtern und mit Blick auf steuerliche Fragen, will ich dabei nur schnell erwähnen, sondern es wird darum gehen, dass wir in Deutschland neue Quellen für ein solches Seed- oder Venture-Capital realisieren müssen, wenn wir auch eine neue Gründungsphase haben wollen, gerade für solche unternehmerischen Aktivitäten, die sich die Potenziale der digitalen Revolution zu eigen machen wollen. Ich will zum Schluss auf das große Risiko nochmal eingehen, was Europa betrifft, weil ich davon überzeugt bin, dass wir zwar mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre mancherlei Hinsicht Fortschritte gemacht haben, stetig lange anzuschlagen, dass wir mit der Verabschiedung des Fiskalvertrages und auch mit der Verabschiedung des ESM, des European Stability Mechanism, durchaus richtige Signale gesetzt haben und die fiskalische Seite der Wirtschafts- und Währungsunion damit gestärkt haben. Was wir nicht gestärkt haben, ist das andere Bein der wirtschaftlichen Impulse, der Wachstumsimpulse für die Länder, die bekämpft werden. Darüber kann man lange streiten, wie das finanziert werden soll. Ich halte daran fest, dass eine Finanzmarkttransaktionssteuer jedenfalls in beiden Teilen die Gelder mobilisieren könnten, die investiert werden müssen in eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Wachstumsimpulse. Ich rede nicht von Konjunkturprogrammen für diese Länder, damit die Anschlussgewinn wieder an die europäische Entwicklung. Das, was wir im Augenblick erleben, ist jedenfalls eine sehr einseitige Krisenstrategie, die einen klaren Akzent auf Konsolidierung setzt, aber diesen notwendigen Akzent auf Konsolidierung nicht verbindet mit einem entsprechenden Wachstumsimpuls, der diesen Ländern wiederum sein könnte, aus dem Teufelskreis wieder herauskommen. Daran wird sich die Bundesrepublik Deutschland beteiligen müssen. Und dies wird im Zweifelsfall auch Geld kosten. Wenn einige den Eindruck haben, dass das nicht gerechtfertigt ist, dann will ich auch hinweisen, dass kein anderes Land in Europa so exportorientiertes Wachstumsmodell hat wie die Bundesrepublik Deutschland. Wir sagen teilweise, über 40% unserer jährlichen Wirtschaftsleistung gehen in den Exportaktivitäten. Da ist mir sehr wohl bewusst, dass die größere Dynamik inzwischen außerhalb Europas liegt, nämlich auch die Nachfrage nach diesen Gütern und Dienstleistungen, Systemlösungen, die wir als Deutschland anbieten können. Aber das größere Volumen liegt nach wie vor in Europa. Das heißt, wenn Europa aus diesem Teufelskreis nicht herauskommt, dann wird dies automatisch Auswirkungen haben auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf die Leistung, auf das jährliche Wirtschaftsprodukt der Bundesrepublik Deutschland. Es geht ja gelegentlich banalen Zusammenhang mit öffentlichen Debatten zu schnell verloren. Im internationalen Wettbewerb, um mal zum Schluss zu kommen, meine Damen und Herren, hat die Fiskalpolitik in meinen Augen im Wesentlichen 5 zentrale Aufgaben. Diese internationale Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Das erste sind Bildungsinvestitionen. Und dabei will ich diese Bildungsinvestitionen gar nicht nur reduziert wissen auf ihre ökonomische Stellung. Das erwähne ich, damit ich nicht missverstanden werde, sondern diese Bildungsinvestitionen sind auch notwendig in sozialer Hinsicht und insbesondere auch zur Integration, zum sozialen Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Aber mit Blick auf den drohenden Fachkräftemangel, der in Deutschland schon vor der Tür steht, sind diese Bildungsinvestitionen von einer entscheidenden Bedeutung, auch bezogen auf die Kategorie Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Wettlauf. Dass daneben mit Blick auf diesen Fachkräftemangel auch noch andere Maßnahmen notwendig sind, will ich der Vollständigkeit erwähnen. Wir werden eine andere Zuwanderungsgesellschaft sein müssen als bisher. Und wir werden die Erwerbstätigkeit von Frauen mit ihren Begabungen und Qualifikationen sehr viel stärker fördern müssen, integrieren müssen in das Erwerbsleben. Da sind wir noch bei ganz anderen Themen. Die Kinderbetreuung, die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, die gleiche Tätigkeit und ähnliche Defizite, die nach wie vor in Deutschland falsch anreizen sind. Ganz kurz vorhin hat Herr Rührung das Ehegeld nach wie vor ideologisch extrem besetzt, um es aus dem Nähkästchen zu fragen, war